zeige ich und er ist lang. Gemeinsam schreiten wir voran, egal welche Opfer er verlangen mag. Niemand von uns begeht Verrat, begeht Verrat. Lieber versterben, als nie ein Leben in Einigkeit zusammenstehen. Und ist die Druck auch noch so stark? Niemand von uns begeht Verrat, begeht Verrat. Niemand Verrat. Von nichts soll niemanden je zu weichen. Mit weiten Kräften den Sieg erreichen. Die Einigkeit erhält uns mit Glauben. Sie gibt uns die Kraft für heute und morgen, für heute und morgen. Lieber wir sterben, als wir entleben, in Einigkeit zusammenstehen. Und ist die Druck auch noch so stark? Niemand von uns begeht Verrat, begeht Verrat. Niemand Verrat. Bis zum bitteren Ende weiter marschieren, entschlossen und mutig alles riskieren. Wir stecken nicht zurück und geben nie auf. Für unsere Freiheit nehmen wir alles in Kauf, alles in Kauf. Lieber wir sterben, als nie entleben, in Einigkeit zusammenstehen. Und ist der Druck auch noch so stark? Niemand von uns mehr.